Ihr sucht einen Podcast mit Niveau, mit vielen Hintergrundinformationen, den neuesten News sowie den aktuellsten Ergebnissen, sei es von WWE, TNA oder gar der WXW, dann seid ihr beim K-Fabe Podcast genau richtig. Denn dort reden einerseits der obligatorische Host heißt es eigentlich, Lenny, der Jan, der Chris, der Kleisi und auch ich meinerseits, der Hirsemann, über die aktuellsten Geschehnisse, sei es von WWE, TNA oder anderen Ligen. Und um dies alles zu finden, einfach die Internetadresse kayfabe-podcast.de.cl ansteuern. Dort findet ihr alle Informationen, dort findet ihr die neuesten Ausgaben. Ihr könnt natürlich dort auch live zuhören und einfach mal reingucken, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Hirse, der Hirsemann, mit einer neuen Ausgabe auf dem Wrestling Takeover Podcast. Und zwar heute mit einem neuen Raw Flashback. Und diesmal haben wir die Raw Supershow vom 16.07.2012. Und um hier nochmal rückbetrachtend auf die letzten Ausgaben etwas zu sagen, also im Vorhinein schon mal diese Ausgabe hier, die ich jetzt mit euch hier besprechen werde. Diese hat mir eigentlich recht gut gefallen. Sie war nicht die beste, sie war nicht die schlechteste, sie war, ja, so von Schulnoten her 3+, würde ich geben. Und das hat auch den Anschein, dass diese Ausgabe gut war, denn die letzten waren natürlich, wie man auch im letzten Review schon von mir gehört hatte, nicht unbedingt die besten. Also die letzte hat mir gar nicht gefallen. Aber diese hier war dann schon, hat eine große Leistungssteigerung vorgewiesen. Und zwar sind wir deshalb in Las Vegas, Nevada und ja, für die Las Vegas Leute muss man doch schon mal eine gute Show bieten. Vor allem, da wir jetzt schon vor der 1000. Ausgabe sind, denn wir haben jetzt schon die 999. Ausgabe von WWE Monday Night Raw. Und WWE Monday Night Raw, the longest rating episodic television show in history, läuft ja jetzt schon länger als die hauseigene SmackDown-Show, länger als Lassie, länger als, wen haben wir denn noch gehabt, Law and Order, glaube ich, länger als Gun and Smoke, oder wie das hieß, länger als Lassie, also schon, ja, 1000 Ausgaben, wenn wir das mit unserem Podcast hier hinbekommen, glaube ich, können wir uns freuen, aber man weiß es eben nicht. Die Yesera-Ausgabe, glaube ich, fand ich glaube, das war auf jeden Fall im Jahr 1996, habe ich heute gehört. Und wie gewöhnlich kommt das Feuerwerk erstmal, bevor alles losgeht. Die Fans sind natürlich schon mal heiß auf diese Raw-Ausgabe. Und Michael Cole und Jerry Lawler erwähnen, dass John Cena's Money in the Bank Match von Raw gewonnen hat. Und kündigen auch für später den Main Event an. Welcher ist CM Punk WWE Champion nach Money in the Bank immer noch gegen The Giant, The Big Show. Und CM Punk immer noch sein Zeichen WWE Champion nach Money in the Bank, nach seinem Sieg gegen Daniel Bryan. AJ war hier Guest Referee. Dieser macht sich auf den Weg zum Ring und erwähnt, dass er hier genau in dieser Arena vor einem Jahr eine Revolution gestartet hatte. Er bewies, dass er der Best in the World sei. Zudem gelang es ihm, beim Money in the Bank Daniel Bryan trotz Special Guest Referee AJ zu besiegen. Und er sprach auch nochmal darüber, ja, vor einem Jahr hat er eben diese Pipebomb gedroppt, hat er seine Meinung kundgetan, eben The Voice of the Voiceless. Nun wird er aber vom Big Show unterbrochen Und dieser erwähnt bei Money in the Bank nur ganz knapp das Match verloren zu haben. Cena war lediglich zur rechten Zeit am richtigen Ort. Hätte er den Koffer gewonnen, hätte er ihn in diesem Moment heute eingelöst. Und er hätte Punk den Titel abgenommen. Also in diesem Moment hat er nicht gesagt, aber man kann ja darauf tippen, denn er hätte Punk wahrscheinlich nur ausgenockt oder so. Und nach jedem Match eben. Punk bleibt dennoch gelassen und erinnert an die vielen Niederlagen von Big Show in letzter Zeit. Ja, doch Show erwähnt sein Main Event Match gegen Punk und dass Cena im Anschluss den Koffer einlösen kann, um sich eben den Titel zu holen. Aber CM Punk entgegnet dann auch noch, ja, du verlierst doch eh alles. Du verlierst, du hast keinen Money in the Bank, du hast keinen WWE Champion Titel. Alles, was du hast, ist ein Ironclad Contract. Du hast zwar dein Geld auf der Bank, aber du hast keinen Erfolg. Ja. Und mit den Worten, dass eben Cena im Anschluss den Kopf einlösen könnte, lässt ein Big Show einen besorgten CM Punk am Ring zurück. Und die Fans konnten nun via WWE.com via einer Umfrage entscheiden, welcher Titel bei der 1000. Ausgabe von Money in a Draw verteidigt werden sollte. Zur Auswahl stand der US Championship, IC Championship und Divas Title. Also, meine Meinung zur Anfangspromo, die hat mir sehr gut gefallen. Für mich gibt's hier nichts zu bemängeln und guter Aufbau. Vor allem für die Situation, dass Cena Money in the Bank Koffer Gewinner ist und auch für den Main Event. Erstes Match WWE Tag Team Championship. R-Truth und Kofi Kingston versus the Primetime Players. Darren Young und Titus O'Neil with AW. Und um hier nochmal eine AW-Ankündigung zu machen. Ladies and Gentlemen of the WWE Universe, my name is AW. I'm the owner of All World Promotions. And it is my honor to present to you tonight the new WWE Tag Team Champions. Hashtag millions of dollars. Hashtag money making scholars, the boys that bring the noise and the slayer, Darren Young and Titus O'Neil, the prime time players. Ja, der gute AW, meiner Meinung nach ein sehr schönes Gimmick, das man hier aufgebaut hat, vor allem da er ja immer mit seinem Mikrofon in die Halle kommt und sie auch immer ankündigt. Make that money, make that money, make that money. Und die Sieger waren hier, wie man es eigentlich schon erwarten konnte, Kofi Kingston und R-Truth, obwohl ich auf die Prime-Time-Players gehofft hätte. Und zwar, das Finish kam so zustande, dass Darren Young zum Beispiel auch nicht aufgepasst hatte, deshalb der Hot-Tag von Kofi gegen Truth geschah und irgendwie teil. Also jedenfalls ging es dann so vonstatten. AW mischte sich ein und deshalb war der Referee abgelenkt von AW und deshalb kam der Trouble vom Trouble in Paradise von Kofi Kingston gegen Titus O'Neil am Apron, obwohl Kingston eigentlich der nicht legale Mann war. Dann der Little Jimmy von Truth gegen O'Neil und die erfolgreiche Titelverteidigung. Also, AW hat ja auf Twitter auch gemeint, wer ist denn der Meinung, dass hier Primetime Players gescrewjobbt wurde. Also ich habe mit Ja geantwortet, denn muss man ja ein bisschen unterstützen, den guten AW, so ist es nicht. Und ich finde es eigentlich recht lustig, dass er immer auf Twitter schreibt so viel und ja, er sollte eigentlich seinen Twitter-Account mehr planen in den Shows, finde ich. Und Darren Young und Titus O'Neil, muss man sagen, von NXT weg als normales Tag-Team bis jetzt mit dem Namen Primetime Players haben einen Riesensprung, einen Riesensatz gemacht nach vorne. Und ich hoffe, dass sie die nächsten WWE Tag Team Champions werden. Das Match war eigentlich recht Standard gehalten. Und der DDT von R-Truth gegen Titus O'Neil war der schlechteste DDT, den ich je gesehen habe. Nur mal so als Anmerkung. Backstage haben wir dann AJ, die eine Textmitteilung verfasst, als der gute Daniel Bryan vorbeikommt. Und Einsicht über das Fehlverhalten zeigt, das er gegenüber AJ gezeigt hat. Er hat sich eben dann auch nochmal mehr oder weniger entschuldigt bei AJ und hat eben, ja, wollte die ganze Sache eben vom Tisch reinigen. Doch dann kam Eve hinzu. Diese beschwerte sich, dass Daniel Bryan sie im Mixed Tag Team Match allein im Ring zurückgelassen hat, welches letzte Woche stattfand. Allerdings kommt es heute zu einem Rematch. Diesmal aber Daniel Bryan und AJ gegen Eve und einen Partner ihrer Wahl. Eve sagt noch zu ihnen, Revenge is sweet. Nein, nein, wieder falsch. Revenge is, well, it's what you are, AJ. Also Rache ist, naja, es ist das, was du bist, AJ. Und Daniel Bryan zeigt dann eben noch AJ seine Gefühle durch einen Kuss, den er ihr auf die Wange drückt. AJ scheint zuerst etwas dagegen zu sein, aber danach ließ sie es über sich ergehen, wenn man so sagen kann. Es wird angekündigt, in den kommenden Wochen eine Jubiläumsausgabe von Monday Night Raw wird die D-Generation X die Show eröffnen. Es folgt ein WWE-Video zum Social Community Anbieter Taut. Und ich bin jetzt auch bei Taut. Ich weiß zwar noch nicht, wie hier mein URL oder so heißt. Ich gehe einfach auch mal mein Profil Settings. www.taut.com/u, also ein u/hirse95. Also ich weiß noch nicht, was ich dort tauten werde. Ich werde mal den ganzen Wrestlern folgen, um dort die Tauts zu sehen. Also mich selber werdet ihr im Video nicht zu sehen bekommen, das kann ich schon mal hier garantieren. Aber ich werde einfach mal gucken, was sich so anbietet. Vielleicht werde ich auch mal mein WWE-Spiel filmen oder irgendetwas dazu sagen. Dann haben wir Alberto Del Rio, besiegte Zack Ryder, via Aufgaben Cross Unbreaker. Und der gute Zack Ryder hat ihm auch bei Twitter geschrieben, weil, ja, zum Glück hatten ihm meine neuen Boots on Airtime bei Raw. Das Match war sehr Standard und hat man ihm wieder Alberto Del Rio als Sieger dargestellt. Schade, dass man hier Zack Ryder so verjobbt. Nach dem Match befindet sich Zack Ryder jedoch wieder in einem Cross Unbreaker. Bis plötzlich die Musik von Rey Mysterio ertönt und der kleine Mexikaner kehrt zurück und liefert sich eine kleine körperliche Auseinandersetzung mit Alberto Del Rio, welche schlussendlich im 619 von Mysterio gegen Alberto Del Rio endet. Ein Standardmatch gefolgt von einem schönen Comeback. Gut, dass man es hier gebracht hat, denn in der 1000. Episode mit Brock Lesnar, mit The Rock, mit DX wäre Rey Mysterio untergegangen. Es freut mich, dass man ihn hier bei der 999 schon gebracht hat. Mich freut es, dass Rey Mysterio wieder da ist und ich finde es gut, dass er wieder da ist, denn er bringt wieder neuen Schwung ins Main Event Roster. Möchte ich mal meinen, dass er wieder ins Main Event kommt. Und eine Fehde mit Alberto Del Rio ist jetzt erstmal so gesehen nichts Schlechtes. In einem Video spricht sich Slater über seine Matches gegen die WWE-Legenden in den letzten Wochen. Nach der WWE-Unterbrechung sehen wir auch Heath Slater. Es wird angekündigt, die wieder auf eine weitere Legende treffen. Er meint, ja, wer ist es denn diese Woche? Daraufhin kommt Rikishi heraus. You look fly today. Und der gute Rikishi an sich noch in einer ja, recht okayen körperlichen Verfassung hat hier in einem schnellen Match Heath Slater via Bonsai Drop besiegt. Ja, es war eigentlich wie immer ein Squash-Match für Heath Slater. Der Mann, glaube ich, kann sich jede Woche aufs Neue freuen, denn sein ehemaliger Tag-Team-Partner Justin Gabriel ist fast nie bei Raw. Zack Ryder wird nur verjobbt sozusagen und eigentlich auch keine Fehde gesteckt. Heath Slater ist in einer Fehde gegen die Legenden. Was will man denn mehr? Ein aufstrebender junger Superstar, der hier gegen die alten Leute antreten darf. Und ja, eigentlich recht, ja, einen recht wichtigen Platz im ganzen, in der ganzen Raw Super Show einnimmt. Rikishi hat hier zum Beispiel noch den Stinkface gezeigt, auch kann man auch anmerken. Nach dem Match wurde es wieder dunkel. Als es hell wurde, war er mit seinen Söhnen Jimmy und Jey Uso im Ring zu sehen und sie tanzten. Und man muss sagen, sie tanzten viel besser als Brodus Clay. Brodus Clay kann sich da eine Scheibe davon abschneiden. Rikishi, Jimmy und Jey Uso, das war mal ein Tanz. Viertes Match, Mixed Tag Team Match, Daniel Bryan und AJ besiegten Eve und The Miz. Zuvor griff Daniel Bryan ein und drehte den Einroller unbemerkt vom Referee von AJ von Eve gegen AJ um. Also AJ oben, Eve unten. Und dies führte dann zum erfolgreichen Pinfall. Jetzt haben wir es aber. Meiner Meinung nach hat mir dieses Match eigentlich recht gut gefallen. War recht okay. War jetzt nicht unbedingt herausstechend. Mir gefällt die neue Darstellung, der neue Look von The Miz. Mich freut es echt, dass er wieder da ist. Ich habe ihn schon ein bisschen vermisst und ich hoffe, er wird jetzt nicht wieder so verlieren wie die Zeit vor The Marine 3. Nach dem Match möchte eben Daniel Bryan seiner Ex-Freundin etwas mitteilen. Rückblickend war er einfach zu feige und zu dumm, zu egoistisch. Doch nun lässt er seinen Gefühlen freien Lauf und möchte AJ was sagen, was er ihr schon lange sagen wollte. AJ, ich liebe dich, sagte er. Er hat die letzte Woche den Antrag gemacht, nur damit er den WWE Champion-Titel gewinnen konnte. Jedoch war dies nicht der Fall und er hat eingesehen, dass es nun keinen Hintergedanken hinter dieser ganzen Sache gibt. Er hat keinen Hintergedanken. Er hat eingesehen, er hat Fehler gemacht. Er geht auf die Knie und fragt AJ, ob sie ihn heiraten will. Bryan steckt AJ den Ring um die Finger. AJ antwortet nur mit einem Yes. Anschließend lassen beide ein paar Yes-Chants mit dem Publikum ab. Ja, ein Heiratsantrag von Daniel Bryan gegen AJ. Ich find's ein bisschen zu schnell, dass man hier CM Punk aus der Story rausgenommen hat, aber eigentlich recht okay, wenn man betrachtet, was im Main Event noch alles passiert. Mich freut sie, dass AJ und Daniel Bryan in dieser Storyline wieder weiter zusammen sind und ja, man wird sehen, wie das nächste Woche ablaufen wird. Die nächste Woche wird es zu dieser Hochzeit kommen. Und wir haben nochmal ein Raw-Video-Flashback. The Rock entwendet den Smoking Skull Belt und befördert Stone Cold Steve Austin und den Titel in einen Fluss. Jack Swagger kommt sein Match heraus. Sein Gegner Ryback. Doch Ryback wird, bevor er noch den Ring erreicht, von Swagger attackiert. Swagger, ja, vor allem auch mit ein paar Shoulderblocks, mit seinem Finisher, der Gutwrench Powerbomb. Jedoch kommt dann Ryback wieder zurück, mit ein paar mehreren Clotheslines, ein paar Powerbombs. Danach ertönt das alte bekannte Feed Me More. Das Match hat offiziell gar nicht begonnen. Jack Swagger hat man gut dargestellt. Und Ryback hat eben wieder kurzen Prozess gemacht. Und wie er taut, kündigt John Cena für neue eine große Ankündigung an. Vic Guerrero kündigt den Money in the Bank Sieg an. Dolph Ziggler kommt heraus und behauptet, dass die Fans gerade den nächsten World Heavyweight Champion erblicken. Es sei nicht nur eine Frage der Zeit, bis er den Titelkoffer einlöst und als World Champion in die Geschichte eingehen wird. Sei eine Frage der Zeit, bis er den Koffer gegen Sheamus einlöst und anschließend als der größte World Heavyweight Champion in History in Geschichte eingehen wird. Er wird besser sein als Bret Hart. Bret Hart! Steve Austin! Und The Rock! The Rock! Also, Vicky Guerrero hat ihr immer wieder den Namen wiederholt. Dies hat mich dann schon sehr genervt. Chris Jericho kommt dann heraus und unterbracht den Man in the Bank Sieger, steigt in den Ring, erwähnt, nicht herausgekommen zu sein, um Sieglers Rampenlicht zu stehlen. Ziggler erinnert, dass Jericho das Money in the Bank Match verloren hat und fragte sich, ob Chris sich eigentlich selbst noch daran erinnern kann, wann er das letzte Mal ein wichtiges Match gewonnen hat. Chris sei laut Ziggler zurückgekehrt, um nur zu beweisen, wie großartig er doch sei. Trotz der zahlreichen Möglichkeiten verlor der Kanadier eben alles, was er so gewinnen sollte. Plötzlich bekommt Dolph Ziggler einen Codebreaker von Chris Jericho verpasst. Jericho ging danach ohne irgendwelche Worte aus der Halle. Meiner Meinung nach war die Promo von Dolph Ziggler gut, hat mir gut gefallen. Und anscheinend ist das jetzt der Face-Turn von Chris Jericho. Mich freut es, dass Chris Jericho hier mal Face geturnt wird, weil als Heel ist, ja, er ist sehr abgenutzt. Und als Face kann man doch viel mehr mit ihm anstellen. Mehrere Taut-Fan-Videos mit Feedback zur Ausgabe werden eingespielt. Also die WWE hat es jetzt schon sehr groß mit Taut. Die Kommentatoren hypen die nächste Raw-Episode mit der Hochzeit von Bryan und AJ, im Auftritt der ADX sowie Anwesenheit von The Rock und Brock Lesnar. Und die Umfrage, da kommt heraus, dass Christian nächste Woche sein IC-Titel aufs Spiel setzen wird. Fünftes Match, Funkasurf, Brothers Clay, besiegt JTG via Big Splash. Ja, das war nix. Es war einfach nur da. Man kann nichts anderes sagen. Non-Title-Match, Main-Event, CM Punk besiegte Big Show durch Disqualification, nachdem Show den Referee zu Boden schubste. Das Match hat mir eigentlich gut gefallen, ja, es war gut, war nicht unbedingt überragend, aber es hat mir gut gefallen und ja, ich find's gut, wie man es gelöst hat. Nach dem Match wird Punk von Show weiter bearbeitet, bis John Cena mit seinem Money in the Bank Koffer rauskommt. Show verlässt den Ring. Cena nimmt ein Mikrofon und meint, dass er das nun seine große Ankündigung bevorsteht. Doch Show glaubt, dass Cena seinen Koffer einlösen möchte. Sagt ihm das auch feilgerade ins Gesicht. Cena aber möchte seinen Koffer nicht einlösen und erklärt CM Punk, eine Woche Zeit für das größte Match seines Lebens zu geben. Punk ist bereits seit 239 Tagen WWE Champion und Cena möchte auf einen erholten Punk treffen. Wenn John Cena in der nächsten Woche seinen Money in the Bank Koffer einlösen wird, das WWE Titelmatch bestreitet, wird sich zeigen, wer zwischen den beiden CM Punk und Cena der wirklich Best in the World ist. Danach erfolgt John Cenas große Ankündigung durch einen Schlag mit dem Money in the Bank Koffer auf Big Show. Der Riese fällt daraufhin vom Apron. Raw endet, nachdem John Cena seinen Koffer und CM Punk seinen Titel in die Luft streckt. Diese Ankündigung war sau geil, muss ich sagen. Ich habe damit gewartet, aber dass man es so schön rüberbringt, habe ich nicht gedacht. Und ich hoffe, dass John Cena hier den Titel verliert. Vielleicht sogar Heel Turn, obwohl das wird nie kommen, glaube ich. Ich glaube sogar, dass er den Titel gewinnt. Alles in allem eine 3+, wie schon angesprochen, eine recht gute Show. Und um nochmal auf Raw 1000 zu gehen, ich werde mir das wahrscheinlich live angucken, wenn ich Zeit habe. Wenn nicht, werde ich einfach den PC einschalten, mir das angucken, ungespoilert und danach einfach mal auf Twitter und alles gucken, was eben die anderen alle zu sagen haben. Ja, näher erfährt ihr auf twitter.com @hirse95 @takeoverpodcast wrestling-takeover.de.tl. Und nochmal mit einer kleinen Preview hier auf Raw 1000. Wir haben die Anfangspromo mit D-Generation X, Shawn Michaels und Triple H. Dann kommt wahrscheinlich Brock Lesnar raus, der erklärt bla bla bla, ich werde wohl bei Money in the Bank, bei SummerSlam gegen Triple H antreten, wird dann noch Shawn Michaels wahrscheinlich auseinandernehmen. Glaube ich zumindest, ist noch nichts bestätigt. Und dann haben wir noch die Hochzeit von AJ und Daniel Bryan. Caitlin hat ja schon geschrieben, eine Hochzeit wird wahrscheinlich nicht ohne Turbulenzen stattfinden, jetzt haben wir es. Und ja, mal sehen, was da alles kommt. CM Punk, WWE Champion, gegen John Cena, mein Event-Gewinner. Auf dieses Match freue ich mich sehr. Und ich hoffe, CM Punk wird immer noch danach Champion sein. Und sonst fällt mir eigentlich nichts ein, was man bei Raw so bringt, außer noch ein paar Legenden, ein paar Promo-Videos, ein paar Rückblicke, alles, was man eben so hat. Und das war's dann auch wieder mit dieser schon 23 Minuten fast schon, mit dem 23-minütigen Raw-Flashback zur Ausgabe vom 16.07.2012. Ich bin wie immer euer Hirse, der Hashtag Hirsemann @Hirse95 bei Twitter, @TakeoverPodcast, der Podcast bei Twitter, wrestling-takeover.de.l, da findet ihr alles. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Mittwoch oder egal wann ihr diese Show, diesen Podcast, diese Episode eben hört. Und ich sage dann Tschüss, bis dann und viel Spaß bei der Raw 1000 Show.